Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Die Zeitung ist ein wichtiger Bestandteil des Frühstücks. Nicht der wichtigste, aber schon sehr wichtig. Die Zeitung kommt heute sehr spät. Durchs Küchenfenster sehe ich die Zeitungsfrau auf ihr Rad steigen und weiterfahren. Ich gehe hinaus, ziehe die Zeitung aus der grünen Plastikröhre, die außen an unserem Jägerzaun befestigt ist. Ich will schnell zurück ins Haus, weil das Frühstück wartet. Im Gehen werfe ich einen Blick auf die Schlagzeilen und bleibe überrascht stehen. Da steht: Verdacht bestätigt, erster Todesfall seit 143 Jahren. Drinnen stehen für mich auf dem Küchentisch 13 Sorten Marmelade und 11 Sorten Wurst bereit. Ich habe noch nicht einmal angefangen und will doch von allem essen. Von jeder Marmelade einen Löffel, Himbeere, Schlehe, Erdbeere, Zwetschge, Kirsche, Orange, Apfel, Rhabarber, Pfirsich, Johannisbeere, Quitte, Mandarine und Radieschen. Von jeder Wurst eine Scheibe. Bierschinken, Stadtwurst, Gelbwurst, Mettwurst, grobe Leberwurst, feine Leberwurst, kalte Bratwurst, Pfefferbeißer, Bauernseufzer, Räucherschinken und kalte Frikadelle. Immer nur diese Sorten, keine anderen, und das jeden Tag. Die Meldung in der Zeitung bringt mich aus dem Tritt. Meine Routine ist unterbrochen. Ich bin verwirrt. Seit 143 Jahren ist das Rezept für die Unsterblichkeit bekannt. Sofort, nachdem die Formel für ein ewiges Leben bekannt wurde, begannen alle Menschen so zu leben, wie die Wissenschaftler es rieten. Im Grunde war es ganz einfach. Die Zutaten waren alle längst bekannt. Jeder konnte sich einfach und billig mit dem notwendigen Zeug eindecken. 13 Sorten Marmelade und 11 Sorten Wurst. Jeden Morgen von jeder Sorte Marmelade einen Löffel, von jeder Wurst eine Scheibe. Dazu Kaffee oder Tee, was man eben bevorzugt, und ein Brötchen, kein Problem. Auch ein Ei oder ein Stückchen Käse, da gibt es keine Vorgaben. Hauptsache Marmelade und Wurst, in der richtigen Menge, die richtigen Sorten. Das Resultat? Unsterblichkeit. Und nun das. Ein Todesfall. Irgendwo in Kanada, in einem kleinen Dorf. Dort ist zum ersten Mal seit 143 Jahren wieder ein Mensch gestorben. Schnell gehe ich ins Haus, setze mich an den Frühstückstisch, beginne Wurst und Marmelade zu essen. Immer abwechselnd. Ein Löffel hiervon, eine Scheibe davon, dazu Kaffee und eine Semmel. Wie immer, wie jeden Tag. Wie gestern, vorgestern, vorvorgestern. Wie seit 143 Jahren jeden Tag. Immer dieselben 13 Sorten Marmelade und 11 Sorten Wurst. In der Zeitung steht: Der Mann in Kanada sei gestorben, weil er keine Wurst mehr sehen konnte. Weil ihm die Marmelade zum Halse hinaushing. Weil er es nicht mehr ertragen hatte, jeden Tag dasselbe zum Frühstücken. Seine letzten Worte hätten gelautet: Ehe ich noch ein einziges Mal Gelbwurst und Rhabarbermarmelade auch nur anschaue, will ich lieber sterben. Das hat er nun davon, denke ich. Hätte sich halt nicht so anstellen brauchen. Selber schuld. Mir schmeckt's jedenfalls. Mir schmeckt's sehr gut. Jeden Tag immer dasselbe. Weil das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.